Tage mit Durchfall. Nahrungsknappheit war nicht der einzige Grund, warum so viele Bauernkinder starben. Die Bauern ahnten nichts davon, aber Getreidebrei und Schafsmilch bekamen den Kleiden nicht besonders gut. Außerdem konnten sich Krankheiten in den schmutzigen, überbevölkerten Dörfern rasend schnell ausbreiten. Wenn dagegen ein Jäger und Sammler krank wurde, konnte er gar nicht so viele Leute anstecken. Seine Gruppe war klein und ständig unterwegs. Nehmen wir mal an, er hatte Durchfall. Dann verschwand er in der Nacht vielleicht 10-mal hinter einem Busch und am nächsten Morgen brach die Gruppe hastig auf. Die Dörfer und kleinen Städte dagegen platzten aus allen Nähten und es gab weder Toiletten noch eine Kanalisation. Bekam dort jemand Durchfall, blieb ihm oft nichts anderes übrig, als sein Geschäft mitten im Dorf zu erledigen. Leider konnten die Bewohner am nächsten Morgen nicht weiterziehen, weshalb viele von ihnen ebenfalls Durchfall bekamen. Hattest du auch schon mal Durchfall? Wahrscheinlich hast du ein paar Tabletten bekommen und schwupps war es auch schon wieder vorbei, oder? Doch die frühen Bauern hatten noch keine Medikamente. Wer damals Durchfall bekam, konnte über längere Zeit weder Wasser noch Essen im Körper behalten. Viele Leute starben daran. Die Menschen litten aber nicht nur unter Durchfall. Ständig rauschten neue Infektionswellen durch ihre Dörfer. Krankheiten, die es vorher gar nicht gab. Woher kamen diese neuen Krankheiten? Von den Nutztieren. Denn in den Dörfern lebten nicht nur viel zu viele Menschen, es tummelten sich auch noch jede Menge Schafe, Schweine und Hühner zwischen den Müllbergen und Misthaufen. Keime und Erreger sprangen von einem Tier zum anderen und von Tieren zu Menschen. Und niemand sah das Problem kommen. Es war eine weitere unbeabsichtigte Folge der landwirtschaftlichen Revolution. Diese frühen Dörfer und Städte waren das reinste Bazillenparadies. Ein einziges Virus konnte erst die Hühner krank machen, dann fast alle Schafe hinwegraffen, bevor es schließlich auf die Menschen übersprang und die Hälfte der Kinder tötete. Hätten die Bauernfamilien nur wenige Kinder gehabt, so wie die Jäger und Sammler, hätte wohl kaum eines das Erwachsenenalter erreicht. Sie wären vorher an Hunger oder Krankheiten gestorben. Um auf der sicheren Seite zu sein und wenigstens einen Teil ihres Nachwuchses durchzubringen, versuchten die Eltern deshalb, möglichst viele Kinder zu bekommen. Und um all diese Kinder satt zu kriegen, rodeten sie immer mehr Felder und säten immer mehr Weizen. Dadurch hatten sie so viel Arbeit, dass sie noch mehr helfende Hände brauchten. Also noch mehr Kinder. Und die Kinder wiederum brauchten etwas zu essen. Du siehst den Teufelskreis? Eine Frau konnte also locker 8 oder 10 Kinder haben. Die Hälfte von ihnen starb wahrscheinlich noch in jungen Jahren an Krankheiten oder Hunger. Doch die Überlebenden wuchsen heran und bekamen ebenfalls Kinder, die ihrerseits Kinder bekamen. Und so wuchs und wuchs und wuchs die Zahl der Bauern. Trotz aller Krankheiten und Hungersnöte, während gleichzeitig immer mehr Felder, Getreidespeicher, Werkzeuge, Tempel, Mützen und Häuser entstanden.